Das altehrwürdige Tasteninstrument Cembalo bzw. Clavecin eingebaut in Musik des 20. Jahrhunderts. Das waren gerade Rockers Hi-Fi mit dem Schlussstück ihres Debüt-Longplayers aus dem Jahr 1996. Mishmash Epilogue nannten sie dieses schöne Instrumental. Und davor gab es ein sarkastisches Clavecin, zumindest nannte Pierre Henry dieses Stück so. Komponiert hatte er es 1988 als Teil einer Hommage an seine frühere Zusammenarbeit mit dem zweiten Musik-Konkret-Pionier Pierre Schaeffer. Psychedelisches kommt manchmal aus unerwarteten Richtungen.